Упражнение 8, страница 152. W. Kann Paul Krüger auf alle Fragen gut antworten? Ja, er kann auf alle Fragen gut antworten. Kann das Kind schon lesen? Kann Rita alle Wörter richtig schreiben? Kann dieser Fachmann Deutsch sprechen?